Zittern, Berge bedeckt vom ewigen Schnee. Feuersäule schlagen zum Himmel empor. Asgards Heere rücken aus, sie steigen herab. Zur letzten Schlacht geführt von Odin und Thor. Mein Vater Odin, du Gott aller Götter. Über das Schlachtfeld raus, nein, Donnerhall. Wut an König Ehrenheim, so streiten die Pforten, ziehen heilig zu, reiche.